Was hat dich sonst, Sarmatien, bewogen, dass du vor deinen Königsthron den sächsischen Piast des großen August würdigen Sohn hast allen anderen fürgezogen? Nicht nur der Glanz durchlauchter Ahnen, nicht seiner Ländermacht, nein, sondern seiner Tugendpracht riss aller deiner Untertanen und so verschiedener Völker Sinn mir ihn allein als seines Stammes Glanz und angeerbten Schein fällig anzubeten hin. Zwar Neid und Eifersucht, die leider oft das Gold der Kronen noch weniger als Blei und Eisen schonen, sind noch ergrimmt auf dich, o großer König, und haben deinen Wohl geflucht. Jedoch ihr Fluch verwandelt sich in Segen, und ihre Wut ist wahrlich viel zu wenig, ein Glücke, das auf Felsen ruht, im Mindesten zu bewegen.